CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 3. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Neuzeit. CD Wissen ist auch im Abo erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.cdwissen.de. Julius Cäsar, 100 bis 44 vor Christus. Es ist der Morgen des 15. März im Jahr 44 vor Christus. Gaius Julius Cäsar, der römische Diktator, erwacht nach einer unruhigen Nacht. Die ständigen Auseinandersetzungen mit dem Senat machen ihm zu schaffen. Übelkeit steigt in ihm hoch. Er hat ein ungutes Gefühl. Auch seine Frau Calpurnia wirkt verstört. Sie hat in der Nacht von der Ermordung ihres Gatten geträumt. Cäsar spielt mit dem Gedanken, die heutige Senatssitzung abzusagen. Doch Brutus, einer der höchsten Beamten Roms, überredet ihn, an der Sitzung teilzunehmen. Bevor Cäsar gegen 11 Uhr das Haus verlässt, erhält er einen Hinweis auf ein geplantes Attentat. Achtlos schiebt er das anonyme Schreiben unter seine Akten. Ein folgenschwerer Fehler. Kaum betritt er das Regierungsgebäude, stürzt sich eine Gruppe Männer auf ihn. Sie stechen mit Messern auf ihn ein, bis er zusammenbricht und stirbt. 23 Stichwunden weist sein Körper auf. Gaius Julius Cäsar wird am 12. oder 13. Juli 100 vor Christus in Rom geboren. Er ist Sprössling der Gens Julia, einer der bedeutendsten römischen Familien. Seine Vorfahren führen ihre Wurzeln auf Iulus, den Sohn des trojanischen Adligen Aeneas, zurück, der ein Sohn der Göttin Venus gewesen sein soll. Cäsars Familie ist gemessen am Standard des römischen Adels nicht reich, aber sie hat ihre Positionen im Staat. Sein Vater wird 92 vor Christus zum Prätor gewählt, einige Verwandte sind Konsuln und Zensoren. Sein Onkel ist der Feldherr Marius, der die Kimbern und Teutonen besiegt und als mehrmaliger Konsul die Partei der Popularen im römischen Senat anführt. Mit 16 Jahren heiratet Cäsar Cornelia, die Tochter des Konsuls Lucius Cornelius Cinna, der ebenfalls zu den Popularen gehört. Mit Cornelia hat er eine Tochter namens Julia. Die Familienverbindung zu Cinna und seine Verwandtschaft mit Marius bringen Cäsar in Opposition zum damals in Rom regierenden Diktator Sulla, der die Partei der Optimaten vertritt. Dieser verlangt von Cäsar, dass er sich von seiner Frau scheiden lassen solle, um die unsägliche Verbindung zur falschen Partei zu lösen. Cäsar gelingt es jedoch, sich dieser Forderung durch Flucht zu entziehen. Dank einflussreicher Freunde wird er später zwar von Sulla begnadigt, kehrt aber nicht nach Rom zurück, sondern wird stattdessen mit 19 Offizier in Asien. Erst nach dem Rücktritt Sullas 78 vor Christus wendet sich Cäsar wieder seiner Heimatstadt zu und verfolgt seine politische Karriere. Er meidet zunächst die direkte politische Einflussnahme, tritt aber als Ankläger gegen mehrere Anhänger Sullas auf, die er wegen Erpressung belangt. Durch diese Prozesse erregt er große Aufmerksamkeit und beweist damit erneut seine Opposition zum Lager der Sullaner. Um Anfeindungen aus dem Weg zu gehen, entschließt er sich, Rom erneut zu verlassen. Ungewöhnlich ist, dass er sich nicht zu einer militärischen Mission meldet, um sich als Offizier einen Namen zu machen, sondern eine Studienreise nach Rhodos unternimmt, wo er seine Redekunst verbessern will. Sein berühmter Lehrmeister Apollonios attestiert ihm eine außergewöhnliche Redegabe. Auf dem Weg nach Rhodos gerät Cäsar in die Gefangenschaft von Piraten. Laut Legende echauffiert er sich über die niedrigen Lösegeldforderungen, die die Piraten an seine Familie stellen, und fordert seine Entführer auf, die Forderungen zu erhöhen, da er wesentlich mehr wert sei. 40 Tage befindet er sich in Gefangenschaft. Kaum auf freiem Fuß organisiert er eine private Seestreitmacht, fängt die Piraten und lässt sie kreuzigen. 73 vor Christus kehrt Cäsar nach Rom zurück und erreicht neben der Ernennung zum Militärtribun eine Wahl ins erste höhere Amt. Anstelle eines verstorbenen Verwandten wird er ins Priesterkollegium gewählt. Dieser Rat ist für Fragen des römischen Staatskultes zuständig und kann somit auch politischen Einfluss ausüben. 4 Jahre später bekleidet er schließlich die Quästur, die unterste Stufe der politisch bedeutenden Ämter der Römischen Republik. Als Cäsars erste Frau Cornelia 68 vor Christus stirbt, heiratet er Pompeia, eine sehr wohlhabende Enkelin Sullas. Pompeia hat den Vorsitz über einen geheimen Fruchtbarkeitskult. Männer haben zu diesem Zirkel keinen Zutritt. Als die heiligen Riten zur Ehre der guten Göttin im Hause Cäsars entweiht werden, weil sich ein gewisser Clodius in Frauenkleidern Zugang dazu verschafft hat, kommt es zu einem öffentlichen Skandal. Angeblich soll Clodius Pompeia verführt haben. Doch Cäsar glaubt die Anschuldigungen nicht und spricht die beiden vom Vorwurf des Ehebruchs frei. Trotzdem trennt er sich von seiner Frau und begründet seinen Entschluss mit den Worten, die Frau Cäsars sollte nicht nur rein sein, sondern es auch scheinen. Das erste wichtige Amt Cäsars außerhalb Roms ist das des Statthalters in Spanien. Seine aggressive Kriegsführung gegen die Iberer stärkt seinen Ruf als fähigen Strategen und gleichzeitig seine Finanzen. Aus seiner Zeit in Spanien wird erzählt, dass er beim Anblick der Statue von Alexander dem Großen in Tränen ausbricht. Er fühlt sich dem ruhmreichen makedonischen Eroberer unterlegen und wünscht sich nichts mehr, als so zu sein wie er. In Rom widersetzen sich viele Senatoren Cäsars Ambitionen, Konsul zu werden. Daher geht er mit Crassus und Pompeius eine strategische Partnerschaft ein. Alle drei wollen ihre jeweiligen Einflussmöglichkeiten erweitern. Die von den römischen Geschichtsschreibern als erste Drei-Männer-Herrschaft, das sogenannte erste Triumvirat bezeichnete Allianz, bringt Geld, Militär und politischen Einfluss zusammen. Crassus ist der reichste Mann Roms, Pompeius der erfolgreichste General. Mit Unterstützung des Triumvirats wird Cäsar gegen den Widerstand der Optimatenpartei 59 vor Christus zum Konsul gewählt und erhält im Folgejahr durch ein Sondergesetz als Prokonsul für 5 Jahre die Verwaltung der Provinzen Gallia Cisalpina, Illyricum und Gallia Narbonensis. Dadurch wird es ihm möglich, seine Macht gegen den Senat auszubauen. Vor seinem Amtsantritt heiratet er Calpurnia. Mit der Verlängerung des Triumvirats 56 vor Christus bleibt Cäsar auch weitere 5 Jahre Prokonsul. Als solcher kann er Heere aufstellen. Und obwohl dies nicht zu seinen Pflichten gehört, beginnt er mit Eroberungsfeldzügen. In den folgenden Jahren führt er die gallischen Kriege, in deren Verlauf er ganz Gallien erobert, 2-mal über den Rhein zieht und nach Britannien übersetzt. Innerhalb von 10 Jahren gelingt es ihm, das gesamte freie Keltenland zu erobern. Hierbei kommt es Cäsar zugute, dass die gallischen Stämme untereinander zerstritten sind und sich daher nicht gegen den gemeinsamen Gegner verbünden. Viele Stämme rufen ihn stattdessen gegen andere Stämme zu Hilfe und werden selber von dem ehrgeizigen Feldherrn erobert. 53 vor Christus wird Crassus bei einem Feldzug besiegt und getötet. Im Jahr zuvor war Cäsars Tochter Julia, die Ehefrau des Pompeius, gestorben. Nachdem nun auch ihre familiären Bindungen zerrissen sind, ist die endgültige Entfremdung zwischen Cäsar und Pompeius besiegelt. Und das Bündnis bricht auseinander. Während Cäsar durch den Krieg in Gallien festgehalten wird, versuchen seine politischen Gegner, ihn abberufen zu lassen und in Rom vor Gericht zu stellen. Pompeius, ein Jahr später zum alleinigen Konsul mit außergewöhnlichen Vollmachten gewählt, versucht, die günstigen Umstände zu nutzen, um seinen Rivalen auszuschalten und sich die Alleinherrschaft zu sichern. Zu diesem Zweck nähert er sich politisch der Senatspartei an. Nachdem man Cäsar vergebens aufgefordert hatte, sein Heer zu entlassen, beschließt der Senat seine Absetzung. Außerdem wird Pompeius mit unbeschränkten Vollmachten ausgestattet, um den Kampf gegen Cäsar aufzunehmen. Der Bürgerkrieg beginnt, als Cäsar am 10. Januar 49 vor Christus mit 5000 Soldaten den Rubikon überschreitet, einen kleinen Grenzfluss, der seine Provinz Gallia Cisalpina von Italien trennt. Der berühmte Satz Alea Iacta Est, wörtlich der Würfel ist geworfen, ist dabei in dieser Weise von ihm übrigens nie gesagt worden. Innerhalb von 3 Monaten erkämpft er sich die Kontrolle über ganz Italien. Cäsar gewinnt die beiden spanischen Provinzen, den eigentlichen Rückhalt des Pompeius und nach halbjähriger Belagerung fällt auch die Hafenstadt Massilia, das heutige Marseille. Inzwischen hat sich Cäsar in Rom zum Diktator ernennen lassen, übt das Amt jedoch nur wenige Tage aus und wird für das Jahr 48 vor Christus zum Konsul gewählt. Anfang dieses Jahres verfolgt er Pompeius bis nach Griechenland und besiegt ihn in der Schlacht bei Pharsalos. Pompeius kann nach Ägypten entkommen, wo er jedoch ermordet wird, noch bevor sein Widersacher ihn dort einholen kann. Cäsar besetzt Alexandria und trifft dort auf Kleopatra. Die beiden verlieben sich ineinander und bereisen auf der Königsbarke den Nil. Den ägyptischen Thronstreit entscheidet Cäsar zugunsten Kleopatras und zeugt mit ihr einen Sohn, Caesarion. 47 vor Christus unterwirft er Kleinasien und kehrt nach Rom zurück. Aus jenen Zeiten als uneingeschränkter Herrscher stammt eine Beschreibung der Person Cäsars, Jahre später von dem römischen Schriftsteller Sueton festgehalten. Den Erzählungen nach war er von großer Statur und weißer Gesichtsfarbe, heißt es darin, die Gliedmaßen wohlgeformt, das Antlitz etwas rundlich, die Augen schwarz und stechend von guter Gesundheit. Auf sein Äußeres legte er dermaßen großen Wert, dass er sich nicht nur mit aller Sorgfalt rasieren und die Haare schneiden, sondern auch enthaaren ließ. Oft ärgerte er sich über seine Kahlheit, die ihn mehr als einmal zum Gespött seiner Feinde machte. Aus diesem Grund ließ er sein spärliches Haar vom Scheitel in die Stirn fallen, und von all den Ehren, die ihm vom Volk und vom Senat zuteil wurden, gab es nichts, von dem er lieber Gebrauch machte, als von dem Recht, immer einen Lorbeerkranz zu tragen. Cäsars Macht zu dieser Zeit basiert auf seiner Stellung als Diktator. Dieses Amt wird ihm auf Lebenszeit verliehen, obgleich es laut Verfassung der Republik nur auf Ausnahmesituationen und dann auch auf maximal 6 Monate beschränkt ist. Obwohl er den Titel Rex, also König, ablehnt, trägt seine Herrschaft starke monarchische Züge. 45 vor Christus wird er auf 10 Jahre zum Konsul gewählt und mit weiteren Ehrungen und Vollmachten ausgestattet. So hat er die Oberaufsicht über sämtliche Streitkräfte, darf Robe und den Goldkranz des siegreichen Feldherrn tragen und hat als Pontifex Maximus, oberster Priester, die Entscheidungsgewalt über sämtliche religiösen Belange. Seine Herrschaft beinhaltet ein breit angelegtes Reformprogramm zur Neuordnung des Staates und der Provinzen. Unter anderem versorgt er seine Veteranen mit Land und vereinfacht die Voraussetzungen für den Erwerb des römischen Bürgerrechts. Darüber hinaus führt er mit dem nach ihm benannten julianischen Kalender eine reformierte Zeitrechnung ein, plant die Anlage einer umfangreichen Bibliothek und die Trockenlegung der pontinischen Sümpfe. Cäsars Machtposition stößt besonders in den Kreisen der oppositionellen Senatsfamilien auf Ablehnung. 44 vor Christus plant eine Gruppe von republikanischen Senatoren den Tyrannenmord. Unter den Verschwörern befindet sich auch Brutus, der Sohn einer Geliebten und Cäsars Adoptivkind. Am 15. März, an den Iden des März, wird Cäsar beim Betreten des Senatsgebäudes von seinen Senatoren niedergestochen. Auch du, Brutus, mein Sohn? Das sind Cäsars berühmt gewordenen letzten Worte, die er an den Mann richtet, dem er trotz aller politischen Unterschiede eine Art väterlicher Freund gewesen war. Dies ist das gerechte Ende eines Tyrannen, wird später Cicero schreiben, der, obwohl politisch ein Gegner Cäsars, an der Verschwörung jedoch nicht beteiligt war, aber Augenzeuge der Tat wurde. Cäsar, der große römische Staatsmann, Feldherr und Autor. Seine Taten, seine Verschwendungssucht, sein Machthunger sind auch nach über 2000 Jahren legendär. Sein Name wurde zum Titel aller nachfolgenden Herrscher des Römischen Reichs und die abgeleiteten Bezeichnungen Kaiser und Zar erinnern noch heute an ihn. Und noch etwas wird bis heute heftig diskutiert. Die These, dass Cäsar selbst die Verschwörung gegen sich inszeniert hat und sein Tod somit ein indirekter Selbstmord gewesen ist. Kleopatra, 69 bis 30 vor Christus. Macht und Erotik. Eine prickelnde Mischung. Oft führte sie in der Geschichte zu Affären und Intrigen, sorgte für Skandale und löste sogar Kriege aus. Geschickt setzten vor allem Frauen immer wieder ihre körperlichen Reize ein, um machtpolitische Ziele zu erreichen. Eine besonders pikante Szene spielte sich im Jahre 42 vor Christus ab. Der römische Feldherr Mark Anton residiert in der Stadt Tarsus am östlichen Mittelmeer. Er erwartet hohen Besuch, Kleopatra von Ägypten. Sie hatte schon Cäsar betört und war mit seiner Hilfe an die Macht gekommen, aber um die ist es zu dieser Zeit schlecht bestellt. Hunger und Pest bedrohen die innere Stabilität Ägyptens. Was käme da gelegener als ein starker Verbündeter? Als Mark Anton seinen Gast empfängt, ist er sprachlos. Kleopatra ist fast nackt. Sie trägt lediglich ihren Juwelenschmuck und eine Art Tanga aus Perlen. Der gewagte Auftritt verfehlt seine Wirkung nicht. Mark Anton verliebt sich augenblicklich in die Ägypterin und schließt kurze Zeit darauf ein Bündnis mit ihr. Kleopatra, um genau zu sein, Kleopatra die siebente Philopator, wird im Jahre 69 vor Christus als Tochter von Ptolemäus dem XII., dem König von Ägypten, in Alexandria geboren. Ihr Name leitet sich von zwei griechischen Worten ab und bedeutet so viel wie Ruhm ihres Vaters. Wer ihre Mutter war, ist nicht bekannt. Das Mädchen hat 5 Halbgeschwister, die zwar alle denselben Vater haben, deren Mütter aber ebenfalls unbekannt sind. Kleopatra sieht schon in jungen Jahren die Schattenseiten des Lebens. Ihr Vater ist als König nicht fähig, die schwierige Lage seines Landes zu meistern und den wirtschaftlichen Niedergang Ägyptens aufzuhalten. Da ihn seine Untertanen immer stärker verachten, flieht er nach Rhodos. Die Herrschaft übernehmen Kleopatras ältere Schwestern. Vor allem Berenike, die sich den Thron dauerhaft sichern will, scheut vor nichts zurück, um ihren Vater, König Ptolemäus, von Ägypten fernzuhalten. Sogar ein Mordversuch wird ihr nachgesagt. Als Ptolemäus im Jahre 55 vor Christus trotz allem nach Ägypten zurückkehrt, lässt er Berenike hinrichten und nimmt Rache an ihren Anhängern. Nun ist Kleopatra die nächste in der Erbfolge. Rein äußerlich kann man sie nicht gerade als Schönheit bezeichnen. Auf den Münzen, die sie selbst prägen lässt, wird sie mit langer Hakennase dargestellt. Doch sie besitzt einen sprühenden Charme und ist umfassend gebildet. Sie versteht es, mit den Vertretern der meisten orientalischen Völker in deren Sprache zu sprechen. Zudem ist sie sehr zielstrebig, willensstark und listig, was sie schnell zu einer der führenden Persönlichkeiten des Orients macht. Als Ptolemäus 51 vor Christus stirbt, besagt das Testament, dass Kleopatra zu gleichen Teilen wie ihr Halbbruder Ptolemäus der Jüngere Anrecht auf den Thron habe. Nach ägyptischer Tradition wird Kleopatra, die zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt ist, mit ihrem nur 9, manche sagen auch 10 Jahre alten Halbbruder vermählt und an seiner Seite Königin von Ägypten. Beide stehen jedoch in einem ständigen Machtkampf und sowohl Bruder als auch Schwester sind alle Mittel recht, um die Alleinherrschaft an sich zu reißen. Mit 20, also etwa um 48 vor Christus, wird Kleopatra gewaltsam vom Thron gestoßen. Da sie aber um jeden Preis um die Krone kämpfen will, sammelt sie außerhalb Alexandriens eine große Streitmacht um sich und entfacht einen Bürgerkrieg gegen ihren Bruder und Gemahl Ptolemäus. Julius Caesar erfährt von diesen Unruhen, reist nach Alexandria und befiehlt beiden Seiten, den Kampf zu beenden. Kleopatra wittert ihre Chance in einem persönlichen Gespräch mit Caesar und lässt sich zu diesem Zweck unter Teppichen versteckt auf einem Schiff zu ihm bringen. Wie diese erste Begegnung zwischen Kleopatra und Caesar genau abläuft, ist uns zwar nicht überliefert, aber der weitere Verlauf der Geschehnisse lässt vermuten, dass Caesar sofort von Kleopatra fasziniert ist und ihrer sinnlichen Ausstrahlung erliegt. Mit etwa 22 Jahren wird Kleopatra zur Geliebten des immerhin schon 51 Jahre alten römischen Diktators. Am Tag nach der ersten Begegnung mit Kleopatra befiehlt Caesar Ptolemäus, sich mit seiner Schwester und Gemahlin zu versöhnen und Ägypten weiterhin gemeinsam zu regieren. Ptolemäus denkt gar nicht daran, ignoriert den Befehl Caesars und lässt sein Heer den von Caesar bewohnten Teil Alexandrias stürmen. Da ergreift der anfänglich neutrale Römer für Kleopatra Partei, tritt in den Krieg ein und hilft seiner Geliebten, den Thron zurückzugewinnen. Ptolemäus stirbt. Und Caesar bestimmt dessen jüngeren Bruder zu Kleopatras Gemahl und Mitregenten. Zwar hatte Kleopatra gehofft, Ägypten alleine regieren zu können, doch mit dem erst 11 Jahre alten Nachfolger ihres Brudergemahls würde sie wohl fertig werden. Es kommt zu Aufständen und schweren Kämpfen. Die sagenhafte Bibliothek von Alexandria wird niedergebrannt, Teile der Hauptstadt verwüstet. Doch Kleopatra und ihr mächtiger Beschützer Caesar überstehen die Unruhen unbeschadet. Nach den Hochzeitsfeierlichkeiten zieht Caesar aus Ägypten ab. Nur wenige Monate später lädt er Kleopatra zu sich nach Rom ein und behält sie für einige Zeit in seiner Villa, in der auch seine Gemahlin Calpurnia lebt. Für die Oberschicht der Römer, allen voran der Dichter und Redner Cicero, ist das ein Skandal. Und damit nicht genug, bekommt Kleopatra von Caesar auch noch ein Kind, einen Sohn, den kleinen Caesarion. Einen Monat nach Caesars gewaltsamem Tod, an den Iden des März des Jahres 44 vor Christus, kehrt Kleopatra nach Alexandria zurück. Noch im selben Jahr erhebt sie ihren Sohn als Ptolemaios den 15. zum Mitregenten. Als es schließlich 43 vor Christus zum Zusammentreffen mit Mark Anton kommt, ist dieser von Kleopatras Reizen verzaubert und verwirrt. Beide geben sich einem ausschweifenden Luxusleben hin. Es wird erzählt, dass bei Festspielen in Alexandria ein enger Vertrauter Mark Antons nackt als Meeresgott auftritt, von Kopf bis Fuß in grüne Farbe getaucht. Kleopatra wirft zum Dessert eine der beiden kostbarsten Perlen jener Zeit in Essig und trinkt genüsslich den sündhaft teuren Cocktail. Der sinnlichen Ägypterin gelingt es, Mark Anton hörig zu machen. Er schließt mit ihr eine politische Allianz und sie weiht den eher Zurückhaltenden in die Liebeskünste ein. Aber trotz allem kommt es zwischen Marc-Anton und Kleopatra häufig zu heftigen Auseinandersetzungen, und so verlässt der Römer 40 vor Christus Ägypten und heiratet die Römerin Octavia. Nach 3 Jahren holt er Kleopatra jedoch wieder zu sich. Ergebnis der Wiedersehensfreude sind die Zwillinge Alexander und Kleopatra. 1 Jahr später heiraten die beiden, wohnen gemeinsam in Alexandria und zeugen noch ein drittes Kind, das auf den Namen Ptolemäus hört. Nach dem Sieg von Marc-Anton über Armenien sieht sich Kleopatra, nun Königin der Könige genannt, ihrem Traumziel eines ägyptisch-ostmediterranen Riesenreiches nahe. Marc-Anton regiert zu dieser Zeit die östlichen Mittelmeerregionen, die den Römern gehören. 35 vor Christus werden Kleopatra und ihr Sohn Caesarion als gemeinsame Herrscher von Ägypten und Zypern gekrönt. In den folgenden Jahren lässt sich Kleopatra als neue Isis, wie eine Göttin, verehren. Auf Münzen wird sie oft als Aphrodite dargestellt. Auch Marc-Anton wird in den Rang eines Gottes erhoben. Der Größenwahn der beiden kennt keine Grenzen mehr. 32 vor Christus veröffentlicht Octavian, der spätere Kaiser Augustus, in Rom im Senat das Testament von Marc-Anton, das dieser für den Fall seines Todes in einem römischen Tempel hinterlegt hatte. Darin steht, dass er sein Land nach seinem Tode Kleopatra und den gemeinsamen Kindern vermachen werde. Der römische Senat ist außer sich. Das ausschweifende Leben der beiden war den Senatoren schon lange ein Dorn im Auge. Diese Nachricht bringt das Fass zum Überlaufen. Der römische Senat beschließt den Krieg gegen das unselige Liebespaar. Im Streit zwischen Octavian und Marc-Anton spielt Octavia eine traurige Rolle. Einerseits die Frau von Marc-Anton, andererseits die Schwester Octavians, versucht sie zwischen beiden diplomatisch zu vermitteln. Vergeblich. 32 vor Christus schickt ihr Marc-Anton den Scheidungsbrief. Die letzten Verbindungen zwischen ihm und Octavian sind gekappt. Zahlreiche Kriege, Rückschläge und Niederlagen machen aus Marc-Anton einen gebrochenen Mann. Einmal versucht er, sich das Leben zu nehmen. Er will nicht mehr kämpfen. Er ist lustlos und gleichgültig. In einem letzten Aufbäumen versucht er, Soldaten des gegnerischen Heeres abzuwerben und fordert Octavian zum Duell heraus. Die Entscheidung fällt in der Schlacht von Actium, 31 vor Christus. In diesem Seegefecht vor der nordwestgriechischen Küste zeichnet sich bald seine Niederlage ab. Noch während die Schlacht tobt, flüchtet Kleopatra in ihr Mausoleum und schickt einen Boten aus, um Marc-Anton zu sich zu holen. Doch die Nachricht, die ihm überbracht wird, lautet: Die ägyptische Königin ist tot. In grenzenloser Trauer und Verzweiflung stürzt sich Marc-Anton in sein Schwert. Wenn Kleopatra tot ist, will auch er nicht mehr leben. Schwer verletzt auf dem Boden liegend, erfährt er, dass die Meldung falsch war. Mit letzter Kraft befiehlt er, dass man ihn zu ihr bringt. Dort stirbt er in ihren Armen. Am 1. August 30 vor Christus erobert Octavian die ägyptische Hauptstadt Alexandria und lässt Kleopatras Sohn Caesarion hinrichten. Damit endet Kleopatras Traum eines hellenistischen Königreiches unter römischem Schutz. Ägypten wird annektiert und dient fortan als Kornkammer des Römischen Reiches. Das Königreich wird ab jetzt von einem römischen Prokonsul regiert und gilt in Rom als eine jener Provinzen, in denen man schnell reich werden kann. Octavian erlaubt Kleopatra, ein pompöses Begräbnis für Marc-Anton auszurichten. Anschließend will er sie im Triumphzug nach Rom führen. Doch dazu kommt es nicht. Geplagt von einer Wundinfektion, besorgt um ihre Kinder, kehrt die Witwe in ihren Palast zurück. als eine römische Abordnung sie am 12. August 30 vor Christus abholen will, liegt sie tot am Grab von Mark Anton. Kleine Einstiche am Arm deuten darauf hin, dass Kleopatra Selbstmord begangen hat. Durch Schlangenbisse. Kleopatra die Große war die letzte bedeutende Gestalt der ptolemäischen Dynastie. Mit ihrem und ihrer Erben Tod erloschen Glanz und Ruhm der mächtigen Pharaonenkönige. Ägypten war nur noch eine römische Provinz. Für die Nachwelt wurde Kleopatra zum Inbegriff und zum Symbol der untergegangenen Pracht Ägyptens. Augustus, 63 vor Christus bis 14 nach Christus. Kaiser Augustus. Er gilt als der größte unter den Herrschern Roms. Sein Reich erstreckte sich von Ägypten bis an die Elbe, vom heutigen Nahen Osten bis nach Spanien. Seine Untertanen lebten in Frieden und Wohlstand und erklärten ihn nach seinem Tod zu einem Gott. Doch das Leben von Augustus hatte auch seine Schattenseiten. Augustus wird als Gaius Octavius Turinus im Jahre 63 vor Christus in Rom geboren. Er ist der Sohn von Gaius Octavius und dessen Frau Attia, einer Nichte Cäsars. Die Familie seines Vaters gehört dem niederen Adel an. Sie ist zwar wohlhabend, hat aber nur wenig Einfluss. Der Vater, der zunächst als Geldverleiher tätig ist, und schließlich in den Senat gelangt, stirbt, als sein Sohn gerade 5 Jahre alt ist. Deshalb wächst der junge Gaius Octavius zunächst auf dem Landgut seiner Großmutter Julia, der Schwester Cäsars, auf. Später, nach dem Tod seiner Mutter, lebt er im Haus seines Stiefvaters. Schließlich nimmt sich Julius Cäsar seines Großneffen an. Der junge Gaius Octavius begleitet seinen Großonkel auf dessen Kriegszug nach Spanien, wo er sich durch seine Tapferkeit besonders hervortut. Danach trennen sich die Wege der beiden. Im Frühjahr 44 vor Christus erhält Gaius Octavius die Nachricht, dass Cäsar ermordet wurde, und erfährt, dass er durch Testamentsverfügung adoptiert und zum Haupterben von Cäsars Privatvermögen eingesetzt wurde. Zurück in Rom tritt Gaius Octavius das Erbe an und nennt sich fortan wie sein Adoptivvater Gaius Julius Cäsar. Um ihn jedoch von dem älteren Cäsar besser unterscheiden zu können, wird Gaius Octavius von den Historikern ab dieser Zeit Octavian genannt. In Rom schwelt ein heftiger Konflikt zwischen den ehemaligen Anhängern Cäsars und seinen Mördern. Der ältere Senator und Ex-Konsul Cicero nimmt sich des scheinbar unerfahrenen jungen Octavian an. Er hegt die Hoffnung, seinen eigenen politischen Einfluss weiter ausbauen zu können. Octavian geht darauf ein. Als sich die römischen Truppen auf einem Feldzug befinden, stellt er in Italien ein Heer aus Veteranen Cäsars zusammen und bemächtigt sich staatsstreichartig der Stadt Rom. Unter militärischem Druck und auf Antrag Ciceros bestätigt der Senat Octavians militärische Befehlsgewalt, verleiht ihm die Rechte eines Senators und gestattet ihm die Übernahme aller Ämter, obwohl er dafür eigentlich noch 10 Jahre zu jung ist. Am 19. August 43 vor Christus erzwingt Octavian mit Hilfe der Truppen seine Wahl zum Konsul und die Ächtung der Cäsarmörder. Nach früherem Vorbild bildet Octavian nun zusammen mit den beiden Gleichgesinnten Mark Anton und Lepidus im November 43 vor Christus ein Dreigestirn, das sogenannte Zweite Triumvirat. Zu dessen Bekräftigung heiratet Octavian Marc Antons Stieftochter Clodia. Die Männer lassen sich vom Senat diktatorische Vollmachten auf 5 Jahre übertragen und veröffentlichen als erstes Todeslisten zur Ausschaltung von vermeintlichen Gegnern. Bei den folgenden Massakern kommen 200 Senatoren und 2000 Angehörige des römischen Ritterstandes ums Leben. Darunter auch Cicero. Marc Anton und Octavian ziehen 1 Jahr später mit ihren Truppen gegen die Cäsarenmörder Brutus und Cassius nach Griechenland und vernichten sie in der Schlacht von Philippi. Deren Niederlage im Herbst 42 bedeutet den endgültigen Untergang der Römischen Republik. Octavian lässt Brutus' Kopf nach Rom bringen und ihn vor der Cäsar-Statue niederlegen. Nach der Schlacht erhält Marc Anton die wohlhabenden Ostprovinzen, Lepidus Nordafrika, damals die Kornkammer Roms, und Octavian den Nordwesten des Reichs und Italien. Mit dem römischen Kernland fällt ihm aber auch die undankbare Aufgabe zu, die Landverteilung an die Veteranen aller 3 Machthaber zu organisieren. Dabei kommt es zu gewaltsamen Enteignungen, ganze Stadtbevölkerungen werden vertrieben. Octavian ist zu dieser Zeit ein gehasster Mann. Trotz der Schwierigkeiten, auch innerhalb des Triumvirats, wird nach 5 Jahren das Bündnis verlängert. Der Vertrag, der im Herbst 40 geschlossen wird, beinhaltet unter anderem die Hochzeit von Marc Anton mit Octavians Schwester. Octavian selbst heiratet im selben Jahr nach dem Tod seiner ersten Frau Clodia ein 2. Mal. Noch vor der Geburt seiner Tochter Julia, seines einzigen leiblichen Kindes, verstößt er ihre Mutter, um im Jahr 38 vor Christus Livia Drusilla zu ehelichen. Der damit verbundene Skandal wird noch größer, als er Livia in sein Haus aufnimmt, noch bevor sie von ihrem bisherigen Mann geschieden ist. Livia wird zu seiner engsten Ratgeberin und bringt ihre 2 Söhne mit in die Ehe, Drusus und Tiberius, der später Octavians Nachfolger wird. Der Machtkampf in Rom geht indes weiter. Als es Octavian gelingt, Lepidus zu entmachten, beherrscht er den gesamten Westen des Reichs. Jetzt steht ihm nur noch Marc Anton im Weg. Zum endgültigen Bruch kommt es 32 vor Christus. Marc Anton lässt sich von der in Rom äußerst beliebten Octavia scheiden und heiratet die ägyptische Königin Kleopatra. Dass diese Ehe nach römischem Recht ungültig ist, vergrault viele Anhänger Marc Antons. Sie werfen ihm vor, sich mehr und mehr wie ein orientalischer Herrscher aufzuspielen. Zu Recht, denn Marc Anton nennt sich mittlerweile Prinzgemahl und König der Könige. Geschickt nutzt Octavian die Fehler seines Mitregenten aus. Als dieser noch im selben Jahr Teile des römischen Ostens an Kleopatra und ihre gemeinsamen Kinder verschenkt, verliert er in Rom fast jeglichen Rückhalt. Octavian lässt das Testament von Marc Anton, das bei Tempeldienerinnen hinterlegt ist, veröffentlichen. Eigentlich ein Sakrileg, sorgt in diesem Fall der Inhalt des Testaments für größeren Aufruhr als die unrechtmäßige Veröffentlichung. Aus der Erbschrift geht nämlich hervor, dass Marc Antons Reich nach seinem Tod an Kleopatras Kinder übergeht. Der Senat ist entsetzt. Der einst ruhmreiche Marc Anton wird zum Staatsfeind ausgerufen und der Königin von Ägypten wird der Krieg erklärt. In der Seeschlacht bei Actium am 2. September 31 vor Christus unterliegt die ägyptisch-römische Flotte den Streitkräften Octavians. Mit der Einnahme Alexandrias, der Annexion Ägyptens als neue römische Provinz und dem Selbstmord von Marc Anton und Kleopatra im darauffolgenden Jahr endet der Krieg um die Macht in Rom und zugleich die letztlich 100 Jahre währende Epoche der römischen Bürgerkriege. Mit einem mehrtägigen Staatsakt im Januar 27 vor Christus wird der Ausnahmezustand des Bürgerkriegs auch offiziell beendet. Formal ist damit die alte Ordnung der Republik wiederhergestellt. Doch gleich am Folgetag überträgt der Senat die Herrschaft über die Hälfte der Provinzen wieder an Octavian, und zwar jene, die an den Rändern des Imperiums liegen und in denen der Großteil der Legionen steht. Auf diese Weise bleibt Octavian Militärmachthaber. Es entsteht eine völlig neue, eine monarchische Ordnung, das römische Kaisertum. Der Senat verleiht Octavian am 16. Januar 27 den neu geschaffenen Ehrennamen Augustus. Er erinnert an das sogenannte Augurium, eine alte Zeremonie, um den Willen der Götter zu erfahren. Der Sage nach hatte sie schon Romulus durchgeführt. Der Name Augustus setzt seinen Träger also mit dem legendären Gründer der Stadt Rom gleich und schenkt der obersten politischen Gewalt im Staat so etwas wie eine sakrale Aura. Im Sommer desselben Jahres bricht Augustus zu einer mehrjährigen Inspektionsreise durch den Nordwesten des Reiches auf. In Gallien herrscht, seit es durch Cäsar unterworfen wurde, Chaos. Augustus ordnet die Verhältnisse neu und erobert im Anschluss jene Gebiete im Norden Spaniens, die bis dahin noch nicht zum Reich gehörten. Auf der Rückreise nach Rom im Jahr 23 vor Christus erkrankt er schwer. Man rechnet bereits mit seinem Tod, aber er überlebt. Obwohl er sich entschließt, seine Legionen künftig nicht mehr persönlich zu führen, bleibt er außenpolitisch erfolgreich. Das Reich expandiert unter Augustus in einem Maß wie nie zuvor und nie wieder danach. Das reiche Ägypten und Galatia werden dazu gewonnen und von der Ostgrenze Galliens und den Alpen wird die Reichsgrenze bis zu Donau und Rhein, sogar zeitweise bis zur Elbe, vorgeschoben. Die dahinter steckenden militärischen Leistungen sind nur mit der Eroberung Galliens durch Cäsar zu vergleichen. In den folgenden Jahren erfährt das Reich tiefgreifende Neuordnungen. Neben der Befriedung Galliens und Spaniens werden Völker wie die Chauken, Bataver, Daker, Dalmater und Friesen unterworfen. Die Romanisierung der Provinzen wird vorangetrieben, das Straßennetz erweitert und der Handel gesichert. In die früher stark gebeutelten Provinzen kehrt allmählich ein gewisser Wohlstand zurück. Die Äcker fanden wieder Pflege, die Heiligtümer wurden geehrt, die Menschen genossen Ruhe und Frieden und waren sicher im Besitz ihres Eigentums. So drückt es ein Geschichtsschreiber aus. Augustus gelingt es in allen Bereichen, das Staatsgefüge nach seinem Bild zu formen. Aber die Neuordnung des Staatswesens wird von den Römern nicht widerspruchslos hingenommen. Insbesondere die patrizischen Familien des alten Senatsadels, die Augustus als Emporkömmling betrachten, können sich mit ihrer Entmachtung nur schwer abfinden. In der Zeit nach seiner Rückkehr aus dem Osten wagt Augustus sich nur mit einem Brustpanzer unter der Toga in den Senat. Senatoren empfängt er nur einzeln und nach eingehender Leibesvisitation. Dass sein Herrschaftssystem schließlich doch akzeptiert wird, liegt einerseits daran, dass er den republikanischen Institutionen und den althergebrachten Rechten und Sitten Respekt erweist. Andererseits ist für jedermann auch ersichtlich, dass das von Augustus eingeführte System des Prinzipats funktioniert. Weiter verfestigt wird diese Entwicklung, als Augustus ca. 12 vor Christus das Amt des obersten Priesters des römischen Staatskultes übernimmt. Schließlich, im Jahr 2 vor Christus, ernennt der Senat Augustus zum Pater Patriae, zum Vater des Vaterlands. Ein Titel, auf den er ganz besonders stolz ist. Zu einem Kennzeichen der Herrschaft von Augustus wird auch die Rückbesinnung auf Sitte und Moral. So lässt sich Augustus vom Senat die Sittenaufsicht übertragen, was unter anderem eine Verschärfung der Strafvorschriften für Ehebruch nach sich zieht. Er selbst hatte in den Jahren seines Aufstiegs zwar nicht gerade ein moralisch einwandfreies Vorbild abgegeben, nun aber sieht er in der Betonung traditioneller Werte ein Mittel, die geistigen Verwirrungen der Bürgerkriege zu heilen. Diese Einstellung führt sogar zum Zerwürfnis mit seiner Tochter Julia, die der altväterlich keuschen Moral trotzt. Augustus lässt sie vor dem Senat wegen Ehebruchs anklagen und auf eine kleine Insel verbannen. Sein Bild vom treusorgenden altrömischen Patron untermauert Augustus mit einem umfangreichen Bauprogramm. Dazu gehören Zweckbauten wie Aquädukte und eine riesige Sonnenuhr, Vor allem aber Repräsentationsbauten wie das Augustusforum, das Marcellustheater und zahlreiche Tempel. Der Dichter Vergil berichtet in der Aeneis von insgesamt 300 Tempeln, die der Kaiser bauen ließ. Die Eroberung des rechtsrheinischen Germanien endet allerdings in einer militärischen Katastrophe. Statthalter in dieser Region ist der römische Feldherr Publius Quinctilius Varus. Im Jahr 9 nach Christus gerät er in einen Hinterhalt. Ein Bündnis germanischer Stämme unter der Führung des Cheruskerfürsten Arminius vernichtet in der Schlacht im Teutoburger Wald 3 römische Legionen. Varus, gib mir meine Legionen wieder, soll Augustus im fernen Rom ausgerufen haben, als er diese Nachricht erhielt. Die schwere Niederlage hat zunächst einen verlustreichen Kleinkrieg und schließlich den Rückzug der Römer auf die Rhein-Donau-Linie hinter ihre Grenzbefestigung, den Limes, zur Folge. Im Sommer des Jahres 14 nach Christus unternimmt Augustus eine Reise nach Benevent. Bereits auf Capri erkrankt er an Diarrhoe, reist jedoch weiter aufs Festland bei Neapel und lässt sich nach Nola bringen. Wie es heißt, in dasselbe Haus, in dem 71 Jahre zuvor sein Vater verstorben war. Dort stirbt schließlich auch er in Gegenwart seiner Frau Livia und einiger Würdenträger am 19. August des Jahres 14 nach Christus. Exakt am gleichen Tag, an dem er über 50 Jahre zuvor sein erstes Konsulat angetreten hatte. Laut dem römischen Biographen Sueton verabschiedet sich der Sterbende mit einer Sentenz, die gewöhnlich Komödianten am Ende eines Stückes sprechen. Wenn nun das Ganze euch wohlgefallen hat, so klatscht Beifall und entlasst uns alle mit Dank nach Hause. Augustus' Leiche wird auf dem Marsfeld in Rom verbrannt und die Asche in dem prachtvollen Mausoleum beigesetzt, das der Kaiser dort für sich und seine Familie hat errichten lassen. Neben zahlreichen anderen Ehrungen beschließt der Senat, den Monat, in dem er erstmals Konsul geworden und dann verstorben war, von Sextilis in Augustus umzubenennen. Außerdem wird dem Monat August ein zusätzlicher 31. Tag angefügt und zudem der Kaiser zum Staatsgott erklärt. Seine Regierungszeit gilt als goldenes Zeitalter, sein Reich als das größte, das die Erde je gesehen hat. Kaiser Augustus stand am Beginn einer langen Herrscherreihe, die erst mit der Eroberung Konstantinopels enden sollte. Doch das war viele Jahrhunderte später. Nero, 37 bis 68 nach Christus. Mit weit aufgerissenen Augen und einem irren Lachen steht er auf der Dachterrasse seines Palastes, Kaiser Nero. Er spielt auf der Lyra und starrt in die Flammen, die aus den Straßen Roms aufsteigen. Mit sich überschlagender Stimme besingt er den furiosen Anblick. Das ist wohl eine der bekanntesten Szenen der Geschichte. Wer war dieser Mann, der angeblich seine eigene Stadt in Flammen aufgehen ließ? Ein Verrückter? Ein Machtbesessener oder gar ein Verzweifelter? Als Lucius Domitius wird er am 15. Dezember 37 nach Christus als Sohn von Gnaeus Domitius Ahenobarbus und Julia Agrippina in Antium an der Küste Latiums geboren. Seine Mutter ist die Schwester von Kaiser Caligula und eine Nichte des späteren Kaisers Claudius. Sie gilt als ehrgeizig, stolz, mutig und machthungrig und hat nur ein Ziel vor Augen, ihr Sohn muss Kaiser werden. Sein Vater, Gnaeus Domitius, entstammt einer alten römischen Adelsfamilie, die aufgrund ihrer roten Haare den Beinamen Ahenobarbus, zu Deutsch Rotbart, trägt. Der junge Lucius erhält eine hervorragende Ausbildung. Er wird in Literatur, Latein und Mathematik unterrichtet. Das sollte die Grundlage für seine politische Zukunft bilden. Nach Vollendung seines 12. Lebensjahres holt seine Mutter den berühmten Philosophen Seneca aus der Verbannung zurück, der von nun an den Unterricht des Jungen übernimmt. Lucius jedoch interessiert sich vor allem für Kunst und flüchtet vor dem strengen Lehrer häufig ins Theater. Als Lucius' Vater an Wassersucht stirbt, heiratet Agrippina ihren Onkel Claudius, den amtierenden Herrscher Roms. Im Jahr 50 nach Christus adoptiert dieser Lucius und verleiht ihm den Namen Nero. Durch die Einflussnahme seiner Mutter steht der Junge nach kurzer Zeit an erster Stelle der Thronfolge. 3 Jahre später fädelt die listige Agrippina eine Ehe zwischen ihrem 16-jährigen Sohn und der 12-jährigen Octavia ein, und 54 lässt sie ihren Mann Claudius vergiften. Damit kann ihr geliebter Sohn Nero endlich die Herrschaft übernehmen. Nero gilt zu dieser Zeit als herzlich, umgänglich und intelligent. Er besteht problemlos die Prüfungen der Prätorianer und der strengen Senatoren, die seine Ernennung zum Kaiser bestätigen müssen. Allgemein stößt seine Thronbesteigung auf große Begeisterung. Ein neues, goldenes Zeitalter wird erwartet. Die ersten Jahre der Regierung des jungen Nero kann man als eine Anlehnung an die Regierungsform des Kaisers Augustus sehen. Achtung vor dem Senat und den politischen Traditionen, schlichtes und maßvolles Auftreten zeichnen ihn aus. Der kulturbegeisterte Nero ist Pazifist. Für Krieg und militärische Dinge hat er nichts übrig. Er übernimmt nie selbst das Kommando über das Heer. In der Außenpolitik verfolgt er eine defensive Strategie, beruhend auf Diplomatie und Abschreckung. Ein Problem, dem sich Nero zu Beginn seiner Regierungszeit aber doch stellen muss, sind die Unruhen in Britannien. Zunächst will er Britannien ganz aufgeben, kann sich aber gegen den kriegslüsternen Senat nicht durchsetzen. Nach Niederschlagung der Aufstände gibt es 2 Möglichkeiten, eine Politik der Vergeltung oder eine Politik der Versöhnung. Auf Neros Anweisung wird Britannien befriedet und wieder aufgebaut. Es kommt so zu einer vorsichtigen, aber effektiven Romanisierung Britanniens. Nero, der in der Geschichte als grausamer, wahnsinniger Tyrann beschrieben wird, scheint Kriege und Gewalt zu verabscheuen. Doch dadurch fehlt es an Kriegsbeute, die jedoch notwendig wäre, um die Staatskasse aufzufüllen. Die Steuerlast nimmt unter ihm enorm zu und die Legionen sind in einem desolaten Zustand. Todesstrafen verhängt Nero nur, wenn sie sich absolut nicht vermeiden lassen. Die meisten Verbrecher verurteilt er lieber zu Zwangsarbeit, während er dem Adel die Möglichkeit des Selbstmords einräumt. Er verbietet sogar, dass die Gladiatorenkämpfe bis zum bitteren Ende geführt werden. In seiner Regierungszeit fördert er die Naturwissenschaften, die Geographie und den Handel, ganz besonders aber Kunst und Kultur. Er organisiert Ausgrabungen in Karthago und eine Expedition zur Entdeckung der Nilquelle. Doch bereits im ersten Jahr seiner Regierung deuten sich Veränderungen in Neros Verhalten an. Der junge Britannicus, leiblicher Sohn des verstorbenen Kaisers Claudius und damit rechtmäßiger Erbe des Throns, wird kurzerhand mit Gift aus dem Weg geräumt, als er seine Ansprüche geltend machen will. Nero wendet sich mehr und mehr dem Komödienspiel und der Dichtung zu. Er organisiert immer neue Feierlichkeiten, Gladiatorenspiele und tritt als Sänger vor Verehrern und Freunden auf. Agrippina merkt, dass sie endgültig die Kontrolle über ihren Sohn verloren hat und versucht, durch Intrigen, Verschwörungen und Bestechungen ihn, ihr eigenes Fleisch und Blut, zu stürzen. Nero fürchtet seine Mutter. Er setzt eine Untersuchungskommission ein, der auch Seneca angehört. Nachdem Agrippina nichts nachgewiesen werden kann, versucht Nero auf Drängen Senecas, sie mit einem Schiff versenken zu lassen. Der Plan misslingt. Daraufhin lässt er seine Mutter am 23. März 59 kaltblütig in ihrer Villa ermorden. Nero verliebt sich in Poppaea Sabina. Sie fordert von ihm, dass er seine Frau Octavia verstößt. Kurz entschlossen lässt der Kaiser seiner kinderlosen Frau ein Verhältnis mit einem Sklaven anhängen und verbannt sie. 12 Tage später heiratet er seine Geliebte. Daraufhin kommt es in Rom zu schweren Unruhen und Aufständen. Aber als Nero erklärt, Octavia habe zusammen mit ihrem Geliebten versucht, ihn abzusetzen, ist das Volk beruhigt. Der Kaiser gibt den Auftrag seiner Ex-Frau, die Pulsadern aufzuschneiden und sie in heißem Dampf zu ersticken. Und das geschieht auch wenige Tage später. Mit Poppaea hat Nero eine Tochter, Claudia, die jedoch 4 Monate nach der Geburt stirbt. Als Poppaea wieder schwanger ist, soll Nero ihr in einem Wutanfall in den Unterleib getreten haben, woraufhin auch seine zweite Frau stirbt. In der Nacht vom 18. zum 19. Juli 64 bricht in Rom ein Feuer aus. Durch starken Wind, Dichte und hohe Bebauung kann es sich rasch ausbreiten und vernichtet innerhalb von 9 Tagen einen Großteil der Stadt. Nero selbst soll das Feuer befohlen haben, um eine schönere und größere Stadt auf den Trümmern errichten zu können. Neropolis. Der Legende nach beobachtet er den Brand vom Palatin aus, spielt auf der Lyra und singt dazu eine Ode über Troja. Doch tatsächlich befindet sich Nero in seinem 50 Kilometer weit entfernten Geburtsort, während der Palast in Flammen steht. Außerdem sind Brände in dieser Zeit nichts Ungewöhnliches. Und der Grund für dieses verheerende Feuer liegt wohl eher in der Unvorsichtigkeit der römischen Bürger. Dennoch geht Kaiser Nero als Brandstifter in die Geschichte ein. Er macht kurz und bündig die damals noch junge Christengemeinde zum Sündenbock. Die Gläubigen sehen im ausschweifenden Leben der Römer ein Abbild von Sodom und Gomorra. Der Brand ist ihrer Meinung nach die gerechte Strafe Gottes gewesen. Also haben sie das Feuer gelegt. Nero lässt etwa 200 bis 300 von ihnen verhaften und foltern. Unter dem Druck der Schmerzen gestehen sie und werden zu grausamen Todesstrafen verurteilt. Die meisten Christen werden verbrannt, einige gekreuzigt, andere in der Arena den Tieren zum Fraß vorgeworfen. Doch es wird auch berichtet, dass einige bereits gestehen, bevor sie überhaupt festgenommen werden. Viele sehen sich zu dieser Zeit als Märtyrer und sind für ihren Glauben zu allem bereit. Apostel Paulus selbst äußert sich in seinem Römerbrief besorgt über den Extremismus dieser Glaubensbrüder und ermahnt sie, die Behörden nicht zu provozieren. Die ersten Christen finden unter Nero jedenfalls nicht wegen ihres Glaubens, sondern wegen Brandstiftung den Tod. Beim Wiederaufbau Roms lässt Nero breitere Straßen anlegen und beschränkt die maximale Höhe der Häuser, die nun alle eigene Mauern haben müssen, auf 25 Meter. Überall sorgt er für ausreichende Brandschutzmaßnahmen. Darüber hinaus zeigt sich Nero hilfsbereit gegenüber seinen Bürgern. Als Trost für die obdachlose, umherirrende Bevölkerung, berichtet ein Geschichtsschreiber, gab er das Marsfeld und die Bauwerke des Agrippa frei und ließ Behelfsbauten errichten, die die hilflose Menge aufnehmen konnten. Man schaffte Lebensmittel aus Ostia und den benachbarten Landstädten herbei, und der Preis für das Getreide wurde bis auf 3 Sesterzen heruntergesetzt, 1/16 des normalen Preises. Sich selbst lässt er ein riesiges, prunkvolles Anwesen mit großen Kunstschätzen und technischen Raffinessen errichten, das sogenannte Goldene Haus. Im Frühjahr 65 scheint alles wieder ruhig zu sein. Rom ist wieder aufgebaut, an den Grenzen des Reiches herrscht Frieden. Nur im Senat brodelt es. Dort erwartet man von einem Kaiser, dass er ausschließlich die Interessen des Adels vertritt. Doch dazu ist Nero nicht bereit. Ihm liegen das Volk und sogar die Sklaven am Herzen. Die Verschwörer sammeln sich hinter einem reichen Anwalt, der dem Neuadel angehört. Auch Seneca agiert im Hintergrund. Ein Kaisermord ist geplant. am Abschlusstag der Spiele im Circus Maximus. Alles ist auf das Genaueste durchdacht. Aber einer der Verschwörer benimmt sich am Vortag so auffällig, dass der Plan auffliegt. Nero ruft den Ausnahmezustand aus und lässt Rom nach den Verschwörern durchsuchen. Der Rädelsführer begeht Selbstmord, auch Seneca wird von seinem Kaiser zum Selbstmord gezwungen, insgesamt werden 70 Personen beschuldigt. Es gibt 20 Todesurteile und 13 Verbannungen. 4 Offiziere werden aus dem Dienst entlassen, 19 Angeklagte werden freigesprochen. Aber es kommt nicht zu einem allgemeinen Blutbad. Und abschließend legt Nero alle Urteilsakten offen. 66 nach Christus reist er nach Griechenland, wo er an den panhellenischen Spielen teilnimmt. Ein Wunsch, den er schon als Kind hegte. Als Wagenlenker und Gitarrenspieler gewinnt er zahlreiche Siegeskränze. Griechenland erhält dafür die Steuerfreiheit und die volle Selbstverwaltung. Die Einbußen an Einnahmen und das verschwenderische Leben des Hofes treiben den römischen Staat an den Rand des Bankrotts. Es kommt zu einem Aufstand. Die Führung in Afrika erklärt sich gegen Nero. Der in Spanien ansässige Galba präsentiert sich als Stellvertreter des Volks und Senats von Rom, um sie von der Tyrannei zu befreien. Nero hat nun fast alle gegen sich. Den Adel, die Intellektuellen und auch große Teile des Heeres. Da er die Truppen nie besucht und nach seiner militärischen Ausbildung keine Waffe mehr angerührt hat, empfinden die Soldaten keine Loyalität für den Kaiser. Die ehemals treuen Prätorianer sagen sich ebenfalls von ihrem Kaiser los. Der Senat ergreift die Chance, erklärt Nero zum Staatsfeind und bietet Galba die Herrschaft an. Nero flieht aus der Stadt. Als die Häscher sich seinem Zufluchtsort nähern, stößt er sich, um einer Verhaftung zu entgehen, einen Dolch in die Kehle. Am 15. Juni 68 nach Christus stirbt er im Alter von 30 Jahren. Qualis artifex pereo. Was für ein Künstler geht mit mir zugrunde, sind der Überlieferung nach seine letzten Worte. Nero ist eine der umstrittensten Personen der Weltgeschichte. Schon bald nach seinem Tod überwog die einhellige Ablehnung, ja Verachtung seiner Persönlichkeit und seiner Politik. Vor allem christliche Autoren späterer Jahrhunderte prägten endgültig das Bild vom größten wahnsinnigen Tyrannen. Im Mittelalter wurde er sogar als Antichrist verteufelt. Versuche einzelner Schreiber, ihm etwas Positives abzugewinnen, schlugen weitgehend fehl. Bis heute gilt Nero als der grausamste Kaiser Roms. Vielleicht zu Unrecht. Teil 4 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Konstantin dem Großen und Mohammed sowie Karl dem Großen und Attila dem Hunnenkönig. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.cdwissen.de abonnieren oder einzelne Ausgaben bestellen. Weitere Informationen finden Sie auch im beiliegenden Booklet. Autoren dieses Hörmagazins sind Sven Knappe und Stefanie Mende. Sprecher ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audio Media Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.